Damals stand die menschengemachte Klimaerwärmung wie nie zuvor auf der politischen Agenda und wirkungsvolle Gegenmaßnahmen waren zum Greifen nah. Doch die Propaganda der Öllobby und der Opportunismus der damaligen Politiker, die kurzfristige wirtschaftliche Erfolge der langfristigen Sicherung der Lebensgrundlage letztlich doch vorzogen, machten alle Anstrengungen zunichte. Die Umweltschützer und Klimawarner kämpften weiter, doch ohne Erfolg. Wie sich zeigte, können Helden dieses Problem nicht mit herkömmlichem Heldentum lösen. Vielmehr müssen sie intensiv mit anderen Personen zusammenarbeiten, um das Problem auf eine nächste Handlungsebene zu bringen, nämlich beispielsweise auf die politische oder kollektivistische. Das klingt schon beim Lesen sehr langatmig, zumindest im Vergleich zu den aufregenden, dystopischen Stoffen, die wir gewohnt sind. Schon der klassische Katastrophenfilm, ob King Kong von 1933 oder Die letzten Stunden von Pompeji von 1962, Flammendes Inferno von 1974, The Day After, der Tag danach von 1983 oder eben The Day After Tomorrow von 2004, hat unsere Sehgewohnheiten mit einem Maximum an Spektakel verwöhnt. Im letztgenannten Film friert die Welt übrigens in Minuten schneller ein, statt sich über Jahrzehnte langsam, aber tödlich zu erwärmen. Das Eis streckt seine weißen Krallen nach den Menschen aus, die kaum davor wegrennen können. Ein Szenario, das im Kino viel besser wirkt als ein langsames Absaufen von Küstengebieten. Damit wird schlicht das Gegenteil der realen Katastrophe gezeigt. Immerhin zeitigte der Streifen tatsächlich Wirkung, zumindest kurzfristig. Laut einer damals durchgeführten Studie waren die Menschen motivierter, sich für Klimaschutz einzusetzen, nachdem sie The Day After Tomorrow gesehen hatten. Aber wie soll man solch einen katastrophalen filmischen Untergang noch toppen? Inwieweit könnte solch ein Film auch in unserer Gegenwart für die Ausmaße des Klimawandels sensibilisieren? Indem die Erde schon zu oft in Kino und Fernsehen spektakulär zerstört wurde, haben sich die Katastrophenbilder abgenutzt. Die Aufmerksamkeitsökonomie ist unerbittlich. Und sicherlich ist auch die gegenwärtige Befürchtung, dass jede neue Warnung des Weltklimarats vor den Folgen unseres CO2-Ausstoßes weniger eindrücklich wirkt, durchaus berechtigt.